ich habe es zuerst abends gemacht, wenn ich Zeit hatte, wenn mein Mann unterwegs war. Und dann habe ich es eigentlich irgendwann dann morgens nach dem Aufstehen gleich, mittags, wenn meine Söhne geschlafen haben und abends sowieso. Wir haben etwa dreimal die Woche Matches gegen andere Clans in diversen Ligen. Die anderen Clanspieler in meinem Clan sind nicht süchtig, sie wissen aber von meiner Sucht. Wenn eine Prüfung in der Schule bevorstand, habe ich geschwänzt, je 3 bis 4 Wochen. Ich tat so, als ginge ich in die Schule und belog meine Mutter. Nachmittags kam ich dann nach Hause und begann zu spielen. Briefe von der Schule fing ich ab. Es war wie ein Freundeskreis, den man da trifft. Es war so, als würde man sich mit Freunden treffen und man redet weiter, wo man am letzten Tag aufgehört hat. Und man wird auch beim Chatten kommt man sich irgendwie sehr nahe, weil man erzählt sich Sachen, die man vielleicht im realen Leben seinen Freunden nicht erzählen würde. Da kommen auch oft sehr geheime Sachen auf, Probleme, die irgendjemand hat, wo man sich einfach leichter tut, die per Chat zu besprechen. Ich habe im Chat irgendwie die Aufmerksamkeit gesucht, die ich von meinem Mann vielleicht nicht so bekam. Und ich habe das sehr genossen, wenn die anderen Männer sich für mich interessiert haben. Und ich habe dann auch Fotos verschickt. Ich habe mir einen Scanner gekauft, mit dem Grund, dass ich ja das beruflich brauche. Einen Scanner braucht man ja, habe aber eigentlich nur dran gedacht, dass ich eigentlich Fotos von mir verschicken möchte. Und wenn man dann erzählt bekommt, du siehst gut aus, dann ist es natürlich ein schönes Gefühl. Kann mir jemand sagen, wo ich Urteile finde zu meinen Internetsuchtfällen? Hexenkuss. Yvonne 57. Holt sich einen Tee. Prost, Yvonne. Witzli 98 Hexi. Du könntest sehr höflich befreundete Anwälte fragen, die würden dann vielleicht mal in ihre Datenbanken gucken. Aber wenn man sich's halt verscherzt hat durch lose Redensarten, grinst. Jörg Reff. Powerman 49. Ich mach mich langsam davon. Hexenkuss. Jörg Reff. Knutsch. Hilfst du mir nun? Smile. Jörg Reff. Bringt Jod, bringt heißes Wasser. Sie hat mich geküsst. Lol. Krischei. So schlimm kann's wohl nicht sein, oder? Yvonne 57. Aber Hexi, was sagt seine Frau dazu? Soll ich einen Rettungswagen schicken? Ich habe sie nicht gefragt. 98N. Du jemals? Ich hol mir auf den Schreck mal einen Schivas. Jörg Reff. Ich küsse Jürgen nicht. Yvonne, warum denn nicht? Mich hat Hexi noch nie geküsst. Schluchz. Hasengeil. Yvonne 57. Warum sollte ich? Ich küsse nur andere Männer. Grinst. Wer küsst wen? Lautkäse. Lautkäse, habe ich dich auch schon geküsst? Wo bin ich denn hier hingeraten? In einen Juristenhaufen. Exakt. Dan 333. Hallo, guten Abend. Ich bin Amerikaner. Und wie bist du auf die deutschen Seiten geraten? Durch Zufall. Dan, what's the current temp over there? 81. 81 Grad ist viel. Lol. Wer kann umrechnen? Dan. Oh, it's about 55 over here. Ich denke so um 28, habe ich recht? Die maximale Größe meiner Bodylist ist erreicht. Was mache ich denn jetzt? Hexenkuss. Für mich sah der Tag so aus, dass ich morgens als erstes den Rechner anmachte und meine E-Mails gescheckt habe, dann ein bisschen geschattet habe. Und ich bin dann also zuletzt auch immer sehr viel früher aufgestanden, also bevor ich zum Job fahren musste, damit ich die Zeit irgendwie noch hatte. Und dann zum Job und während des Jobs, ich habe damals im Uni-Institut gearbeitet, ging das also auch weiter, dass ich dann immer wieder gechattet habe, auch immer zwischendurch mir E-Mails gescheckt habe. Und dann nach Hause und wieder den Rechner an. Also mir ging es eigentlich gut dabei. Und man kann ja auch flüstern. Man kann, wenn man jetzt was schreiben will, was nur einer sehen soll, nur man selber irgendwie, was weiß ich, was man da schreiben will, da kann man dann den Namen eingeben. Und dann kann man was schreiben, was nur der sieht. Die Alarmzeichen kamen von außen, ganz klar. Von der Tochter, von Bekannten und Freunden, die überhaupt noch übrig geblieben waren. Und die haben mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Und das Schlimmste war, dass meine Tochter mit 18 dann sagte, ich gehe jetzt aus dem Haus, du hast sowieso keine Zeit für mich. Und meine Tochter war mein Lebensinhalt. Oder ist es heute auch immer noch natürlich. Aber das tat mir dann schon sehr weh, ne? Als sie dann abzog und sagt, nee, du hast sowieso keine Zeit für mich. Das war also wirklich ganz grausam. Ein anderes Erlebnis war, dass mich im Internet jemand drauf ansprach, als ich meinen Geburtstag feierte. Ich glaube, meinen 42. war das. Und da war ich online und irgendwie habe ich erzählt, ich hätte Geburtstag. Und dann fragte derjenige mich, ob ich denn keine Freunde mehr hätte, dass ich auch während meines Geburtstages online sein. Und das hat mich also furchtbar zum Weinen gebracht. Ich habe dann auch eine Zeit meines Geburtstags im Chat verbracht. Es war einfach dann schön, Es brannte dann neben meinem Namen so eine kleine Kerze in dieser Chatterliste und dann haben mir natürlich jede Menge Chatter gratuliert und es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, von allen da gratuliert zu bekommen. Auch immer die Namen sind so ein bisschen doof. Manche nennen sich dann irgendwie so Toter Keks. Oder geile Schlampe oder ja, so. Ja. Kleine Lesbe oder so heißen auch voll ja, viele. Voll, doof. Voll bescheuert. So große Lesbe. Ja. Mittlere Lesbe. Online-Pornografie ab dem ersten Tag des Internetzugangs. Das Typische halt. Bilder suchen, wenn sie gefallen, speichern. Und dann das Übliche. Ich weiß auch, dass das Internet mich verdorben hat, weil es längst nicht mehr normale Bilder sind, die ich mir angucke, sondern ziemlich kranke. Süchtig. Zu Krankheit geneigt, Krankheit befördernd. Gemeinsprachlich seit etwa 1920 gleichbedeutend mit Rauschgift süchtig. Sonst die entsprechenden Ableitungen aus den Zusammensetzungen sehnsüchtig, rachsüchtig und so weiter. Es war dann soweit, dass ich so ungefähr 150 Stunden monatlich online war. Die Internetrechnung stieg. Und ich habe das alles nebenbei geschafft. Neben Haushalt, zwei Kindern. Ich habe noch nebenbei gearbeitet, aber hatte immer noch Zeit fürs Chatten. Es war natürlich sehr anstrengend. Ich war tagsüber wirklich am Ende. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe was kochen wollen und habe die Töpfe nicht mehr im Schrank gefunden. Ich wusste nicht, wo ich sie finde. Oder ich habe meinen Sohn zum Sportverein gebracht und habe die Sportkleidung zu Hause vergessen. Sowas passiert mir normalerweise nie. Oder ich bin mit dem Auto losgefahren und habe vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Oder ich bin an einer Straße vorbeigefahren, wo ich abbiegen hätte sollen. Ich war total verwirrt und fix und fertig, weil ich keine Kraft mehr hatte, weil ich später in der Nacht gechattet hatte. Sucht. Mittelhochdeutsch Sucht. Gemeingermanisches Wort zu sich, also Krankheit. Für sich stehend ist es in diesem Sinn aus der Schriftsprache geschwunden. Dagegen konnten manche Krankheitsbezeichnungen so aufgefasst werden, als ob Sucht eine Tendenz zu dem bezeichnet, was in Zusammensetzungen der erste Wortbestandteil ausdrückt. Vergleiche Mondsucht, Wassersucht, Fettsucht, Gelbsucht, Bleichsucht, Schwindsucht, Schlafsucht, Fallsucht, Nesselsucht. Ich will aufhören, aber ich will es ohne therapeutische Hilfe schaffen, höchstens per Brief, E-Mail oder Telefonkontakt. Keine Ahnung, von wo ich das habe, aber ich sehe es als Schwäche an, mit meinem Problem nicht allein fertig zu werden. Dazu kamen dann Wörter, die einen anormalen Zustand bezeichneten und in denen das Wort erst recht auf ein Streben umgedeutet werden konnte, wie Tobsucht, Trunksucht, Sehnsucht, sodass es schließlich geradezu die Bedeutung übermäßiger Hang zu etwas annahm. Vergleiche unter anderem Ehrsucht, Ruhmsucht, Herrschsucht, Habsucht, Genusssucht, Putzsucht, Rachsucht, Ränkesucht, Scheelsucht, Selbstsucht. Es fand dabei eine volksetymologische Anlehnung an Suchen statt. Entweder werde ich dieses Problem gottverdammt nochmal alleine lösen oder diesem Scheißleben ein Ende machen. Und das nicht, weil es, wie öfters in den Medien zu lesen ist, ein stiller Hilfeschrei ist, sondern weil ich mich anekle. Da habe ich praktisch zu meinem Entsetzen faktisch live miterlebt, dass sich jemand umgebracht hat. Dr. Hans Zimmerl, Wien. Suchttherapeut, Internetsuchtspezialist. Das war ein Chatter in einer großen deutschen Community, der, was ich vorher nicht wusste, anderen immer wieder Selbstmordansichten angekündigt hatte. Das habe ich dann nachher alles erfahren. Und der auch einen letzten Hilferuf sozusagen ins Netz gestellt hat. Und es wurde aber genauso wenig oder noch weniger als im realen Leben beachtet. Der Mann war Bibliothekar, stieg auf eine Leiter bei laufendem Computer. Das Chatprogramm ist noch gelaufen, als man ihn gefunden hat. Hat er sich aufgehängt. Auf der Suche Elli, Felice und Fanny. Drei 13-Jährige im Jugendchat. Chatten gleich plaudern. Der Chat, ein Hort der zwitschernden Stimmen, die man nicht hört. Das ist hier für VIP Binky, betritt den Raum. Moin Binky. Online-süchtig. Christian B., 19 Jahre alt, Schüler in Zürich. Gottverdammt noch mal alleine lösen. Online-süchtig. Diana T., 32 Jahre alt, Hausfrau in M. Nachdem er sich irgendwie in mich verliebt hatte und ich mich in ihn, war es so, dass er der Vernünftigere war und hat gesagt, wir brechen den Kontakt ab. Und es war sehr schwer für mich. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Und dieser Mann hat zu mir gesagt, hörst Chatten auf, sonst kommt es noch schlimmer mit dir. Und es ist schlimmer gekommen. Online spielsüchtig, Alexander S. Nicht jeder, der spielt, ist ein arbeitsloser Vollidiot. Sondern das zieht sich quer durch alle Schichten durch. Vor Jahren, auch während meiner Online-Suchtzeit, es war Weihnachten. Und wer saß am Rechner? Ich. Gabriele Farke, Suchthelferin. Heiligabend, werde ich nie vergessen. Hat ihre eigene Sucht überwunden. Meine Tochter war da, war aber am Schimpfen mit mir. Und ich hatte einen Gesprächspartner, der sich als, was weiß ich, ich glaube 19 Jahre oder so vorstellte. Und er hat mir erzählt, er würde verfolgt. Und das war also, ach, das war wie ein Krimi. Ich habe also wirklich, ich habe da vor dem Rechner gesessen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Er erzählte mir also eine Geschichte. Er sei in eine Villa eingebrochen und die Eigentümerin der Villa habe ihn dabei überrascht und würde ihn jetzt erpressen. Eine Geschichte, die wirklich nahtlos so stimmen konnte, wie er sie erzählte. Und er hatte wirklich Todesangst und hat mir die auch so vermittelt. Und ich habe mir Sorgen um diesen Mann gemacht. Also ich habe wirklich gedacht, der spricht die Wahrheit und braucht Hilfe. Und dann ging das immer wieder, immer einige Tage noch weiter über diese Feiertage. Also das zog sich etliche Tage und Abende hin. Und ich spürte richtig seine Angst. Und dann habe ich gedacht, nee, also irgendwas musst du tun. Und ich habe ihm dann gesagt, er sollte zur Polizei gehen, sich stellen. Anders käme er aus der Nummer nicht raus. Naja, auf jeden Fall spitzte sich das dann so zu, dass ich solche Angst gekriegt habe. Und dann habe ich wirklich die Polizei eingeschaltet und habe die angerufen und habe gesagt, ich habe den Screenname und hatte noch einige andere Daten von ihm und die habe ich so weitergegeben. Und dann wurde ich nach dem Provider gefragt und, nach Uhrzeiten und sowas. Alles habe ich alles angegeben. Und dann hat die Polizei sich also wirklich mit dem Provider in Verbindung gesetzt und hat also irgendwie dann auch rausgefunden, wer derjenige war mit dem Screenname. Und das war also ein junger Türke aus Paderborn und der wurde gesucht wegen mehrerer Autobrüche. Und so haben die den gekriegt, aber von der Geschichte, die er mir erzählt hatte, stimmte nichts. Er saß also wohl im Kreis seiner Freunde zusammen und hat gedacht, da musste mal so einer Alten irgendwie einen Schrecken einjagen und haben also sich richtig dran hochgezogen, dass ich so viel Anteilnahme hatte für ihn. Und das hat denen wohl gut getan, haben die sich richtig einen Spaß draus gemacht. Nur eben, er hat den Boomerang erlebt jetzt, weil er wurde nun wirklich von der Polizei auch gefunden dadurch, wegen seiner Autobrüche. Da hatte ich dann hinterher richtig Schiss, dass der sich an mir rächt oder so, meine Güte. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist für mich als Therapeut auch, dass die Leute einfach kaum bereit sind, sich einer herkömmlichen Behandlung zu stellen. Hexenkuss und Pierre im Chat von Gabriele Farke. Hi, hi, mein Lieber. Na, hast du es ohne mich ausgehalten? Hier? Meine Liebe, sehr schlecht. Hast du dich gut erholt? Und ob. Danke. Smile. Peter, komm, lass uns schmusen heute. Bitte nur schmusen. Bitte also nur ganz schmusen. Nah. Also und ganz dicht nah. Und warm. Und Schatz, dicht. Komm etwas näher. Stehe ich vor dir oder du hinter mir? Ich hinter dir und umfasse dich. Oh ja, jetzt wo du sagst, ich spüre dich, mir wird wirklich sehr warm. Und ich dich, ziehe dich ganz dicht zu mir. Es wird wärmer und wärmer, ich strecke mich dir entgegen. Ich küsse dich ganz zart hinter das Ohr, puste sanft hinein. Das muss aus einem Film sein. Nicht alles aus einem Film ist schlecht, Grins. Ich wiege den Kopf und fasse auch nach hinten, ziehe dich noch näher. Das löst einen Schauer in mir aus, der durch den ganzen Körper geht. Und drehe langsam zuerst meinen Kopf. Meine Hände suchen nach deinen wunderbaren Brüsten. Pierre, ich sehe die Mandelknöpfe, sie können lesen. Ich spüre, wie Knospen langsam erblühen. Ich liebe deine Hände, deinen Mund. Deine Berührungen. Ich möchte deine Spitzen ganz zärtlich in den Fingern spüren. Und ich drehe mich zu dir. Ich spüre, wie Knospen langsam erblühen. Kneif sie ein wenig. Ich reibe sie leicht zwischen meinen Fingerspitzen. Oh Gott, es tut wahnsinnig gut. Den Mann, den ich damals kennengelernt habe, mit dem bin ich heute also noch immer in Kontakt und es ist immer noch der vertrauteste Mensch, den ich überhaupt habe in meinem Leben. Das zeigt auch, dass es irgendwo ein Stück Halt geben kann, obwohl man sich vielleicht nicht real trifft. Aber es kann nie Ersatz sein für den realen Partner. Und das habe ich mir ja eben auch lange genug vorgemacht. Und sie können einfach nicht davon leben, ja, dass sie irgendwo einen Menschen haben, der irgendwo sitzt auf dieser Welt, mit dem sie sich zwar austauschen können und über alles reden können, aber es ist nie jemand da, der real an ihrer Seite ist. Gabriele Farke hat die Geschichte ihrer Internetabhängigkeit und ihres lust- und leidvollen Verhältnisses zu Peter in zwei Büchern festgehalten, die zugleich eine Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Netz darstellen. Ihre Titel: Sehnsucht Internet und Hexenkuss.de. Er hatte damals auch eine Beziehung gehabt und hat mir ja auch das nicht verheimlicht, aber ich glaube, er hatte furchtbar Angst, dass unsere Intimität irgendwo in die Gesellschaft getragen wird, dass es also rauskommt, weil ich inzwischen auch so furchtbar viel von ihm erfahren hatte, was er sich gar nicht leisten kann, dass das bekannt wird. Und es steckt, glaube ich, so in jedem Menschen irgendwo so ein Stückchen, ja, Geheimnis, über das man einfach nicht reden kann im täglichen Leben, was so gar keiner weiß von einem. Im Internet ist es halt so, dass man eben auch über diese Dinge spricht. Das passiert einfach, ob man will oder nicht. Ich glaube, für ihn war es mehr ein Spiel. Es war ein Spiel mit Worten und ein Spiel mit der Seele, auch ohne jetzt, dass man den anderen nur ausnutzen wollte. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber er ist da nicht so ernst an die Sache herangegangen wie ich. Ich habe wirklich alles für bare Münze genommen und für ihn war es so ein bisschen mehr Wegträumerei vom Alltag. Und ich denke, dass ich es so erklären kann. Nur, wie gesagt, wir sind uns heute also immer noch sehr nah. Wir vermeiden es zu telefonieren, wir vermeiden es schon gar, uns zu treffen, obwohl es so einige Treffen danach nochmal gegeben hat. Aber fast täglich mailen wir uns immer noch und wissen einfach, was mit dem anderen ist, ne, und wo der andere ist und was ihn bedrückt derzeit und solche Dinge. Ein 40-jähriger Internet-Junkie in Israel muss nach einem Gerichtsentscheid das Haus seiner Eltern verlassen, weil er ihnen aufgrund seiner Sucht die Benutzung des Telefons verweigerte. Das Verlangen des Mannes nach ununterbrochenem Cyberspace-Surfen war so stark, dass er selbst seiner kranken Mutter verbot, einen Arzt anzurufen. Bei dem Streit um die Nutzung der Telefonleitung wurde der Mann sogar gewalttätig. Er schlug seine Mutter und drohte, sie umzubringen. Bei einem Gerichtstermin wies der Internetsüchtige die Klagen seiner Eltern zurück. Die Richter entschieden jedoch, er müsse dem Haus der Familie mindestens 10 Tage lang fernbleiben. Irgendwo ist ein Stückchen Seele ja doch auf der Strecke geblieben damals und das muss ich mir nicht nochmal antun. Und ich weiß nicht, ob ich nicht heute wieder was glauben würde, was der andere vielleicht gar nicht so ernst meint oder ganz anders meint. Und von daher lasse ich da lieber die Finger von. Also heute ist das Internet mein Medium, um damit zu arbeiten, um anderen Menschen Tipps weiterzugeben, aber nicht mehr, um mich wegzuträumen. Ja, mein Bruder, der ist 18, der spielt Counter-Strike. Oh, wie dieser Amokläufer. Ja, aber dazu spielt ihr Bruder auch Theater und Tanzschule. Ja, der ist nämlich ganz klasse, mein Bruder. Der raucht auch nicht. Und der trinkt auch nicht. Dem gehört auch der Computer, deswegen muss ich auch immer betteln, wenn ich chatten will oder so. Ist dann halt voll doof, wenn der schon... Ich freue mich dann immer, wenn er nicht zu Hause ist, damit ich schnell in den Computer kann, weil der mag das nicht, wenn der kommt und ich bin dann da. Spielen ist eine Sache, die macht richtig Laune. Vor allen Dingen, wenn man gewonnen hat. Dieses Spielen bringt eine gewisse Entspannung. Es ist ein Reiz, es ist ein Thrill. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Horrorfilm. Ein Horrorfilm, der Angst macht, entspannt auch gleichzeitig. Nun gibt es aber beim Horrorfilm später das böse Aufwachen in der Nacht, wenn man von den Spinnen beispielsweise träumt. Und dann kommt die Frustphase. Und beim Spielen ist das ganz genauso. In Multi-User-Systemen, die mit opulenten grafischen 3D-Welten funktionieren, spielen weltweit Zehntausende von Spielern Tag und Nacht miteinander in riesigen Abenteuerwelten. Neben gewaltverherrlichenden Spielen wie Counter-Strike und Quake ist jetzt auch das Online-Roulette legal im Netz. Diese Systeme wachsen ständig. Man würde Jahre brauchen, um sie nur annähernd zu erforschen. Die Spieler programmieren selbst neue Teile hinzu. Der Hamburger Senat hat Anfang 2002 beschlossen, den Roulette-Tisch im Internet zu legalisieren. Wer sich registriert, kann mit Spielgeld täglich von 15 bis 3 Uhr mitspielen. Die großen Hersteller haben nicht gerade wenig Leute, um die Systemeigenschaften weiter zu ergänzen. Möglich gemacht wird das Ganze über eine Webcam, die auf ein Roulette-Rad gerichtet ist und ein Live-Bild ins Internet streamt. Weltweit gibt es heute etwa 2000 virtuelle Spielcasinos im Netz. Was passiert aber nun im Kopf des Spielers? Das ist also eine Sache, die passiert ausschließlich im Kopf, bevor es dann irgendwann in der späten Phase psychosomatisch werden kann, durchaus. Rückblick, Alexander S. Erst einmal spielen Sie, wenn Sie wirklich hart drauf sind, spielen Sie ja mit Geld, was Sie im Regelfall nicht haben. Wir gehören zwar alle zu der Generation der Erben, aber viele haben noch nicht geerbt und müssen mit Geld spielen, was sie sich vielleicht über einen langfristigen Kredit und so weiter und so fort besorgt haben. Und es ist eine ziemlich spannende Sache, um etwas zu spielen, was man nicht hat. Wenn man also ziemlich genau weiß, wenn man diese 5 Schecks jetzt schießt, dann muss man sich am nächsten Tag, wenn man verloren oder wenn man verlieren sollte, ziemlich bittere Gedanken machen darüber, wie ich zum Beispiel die Autoreparatur bezahlen kann. Es gibt nicht wenige Spieler, ich gehörte auch dazu, die Angst hatten, wenn der Briefträger so um den so und so vielten des Monats vorbeikam, weil man ganz genau wusste, da ist schon wieder die Abrechnung der Kreditkarte, auf die man natürlich mittlerweile nur noch Bargeld gezogen hat und nicht eine Hose gekauft hat. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Im Internet sind die Bereiche, die suchtgefährdend sind, sehr verschieden gelagert. Beste Zeuge sei die Internetbranche selber. Also dort ist es im Jargon üblich zu sagen, wir haben einen Addictive Content anzubieten. Und das sind die Online-Spiele und das sind die Kommunikationsforen, Chatrooms vor allem. Das ist deshalb so interessant, weil da hat man die Leute ganz sicher lange auf seinem Server. Man hat ihre ganzen Daten, weil man sich ja vorher registrieren muss. Die kann man dann schön weiterverwerten kommerziell. Und man kann die Leute auch noch mit Werbung zuschütten, weil die natürlich aus ihren Spielen und aus ihren Chatrooms ja deswegen nicht rausgehen. Es gibt auch im Chat halt so Begriffe, so irgendwie G heißt Grins irgendwie oder LOL heißt Kaputtlachen oder FG heißt Fettgrins oder also ganz viele Sachen. Und da muss man das immer mit so einem Sternchen machen, also macht man oft. Am Anfang ist das voll schwer, sich so einzugewöhnen, weil das dann immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Und dann muss man immer wieder hochfahren, gucken, was hat er jetzt gefragt und so. Da kann man ganz schnell von abhängig werden. Also, es ist schon abhängig. Ich hatte zum Beispiel, nein, die nicht ich, wenn dann schon, ich bin da. Ich hatte sonst bin ich jeden Tag ins Internet gegangen. Ich musste jeden Tag eine halbe Stunde. Und irgendwann kam dann halt so eine Rechnung. Nein, also das war... Dann haben die irgendwie das Internet gesperrt, also für uns, weil wir hatten die Rechnung nicht bezahlt. Man hatte das irgendwie vergessen, dann waren es so 500 Euro oder weiß ich nicht. Und mein Bruder, ja, geh jetzt mal, versuch mal ein bisschen weniger ans Internet zu gehen, weil das ist zu teuer. Droge Internet ist natürlich ein Unsinn, es ist keine Droge im herkömmlichen Sinne. Es gibt natürlich keine biologische Abhängigkeit. Oh Gott. Hallo, ich bin der Tötfreund. Ja, du geile Schnitte. Aber es gibt schon Forschungsergebnisse aus Norwegen von einem gewissen Kollegen Amott. Der hat herausgefunden, dass bei exzessiven Computerspielen Spielern in bestimmten Bereichen des Gehirns bestimmte Glückshormone, Dopamin und andere, in sehr hoher Konzentration vorkommen. Das würde schon erklären, warum dieser Kick da ist, den diese Leute beschreiben, der es ihnen möglich macht, ohne scheinbare Ermüdung 8 Stunden am Stück zu chatten oder zu spielen. Man würde, also ich würde mich das nie trauen eigentlich. Ich auch, ich würde jetzt nie einen anrufen, wenn er mir seine Nummer gibt. Echt, das wäre voll. Aber wenn man nicht so genau weiß, man wird den nie kennenlernen oder nie richtig sehen oder so, dann kann man den natürlich irgendwie vorlügen. Man kann auch sagen, ich sehe total anders aus oder man kann sich größer machen oder älter. Oder man kann eigentlich alles an sich verändern. Deswegen kann man sich eh schon nicht treffen. Und man kann auch so seine ganzen Erlebnisse kann man auch irgendwie verändern. Man kann sagen, irgendwie bei uns wurde eingebrochen. Oder obwohl ich habe 7 Geschwister und mein Vater ist Tellerwäscher oder so. Irgendwie, ich meine, man kann alles Mögliche machen. Das ist auch, glaube ich, gerade so das, was einen reizt, irgendwie zu chatten. Weil man kann, dass dir niemand hinten über die Schulter gucken kann. Du kannst einfach alles erzählen. Das ist, glaube ich, auch lustig. Aber man kann halt nie prüfen, ob das wirklich ist oder nicht. Nick. Legt Wild Rose einen Strauß duftend blutrote Rosen auf die Tastatur und lächelt. Wild Rose liebt seine Auftritte. They call me the Wild Rose. Wie gefalle ich dir heute? Ein bisschen ambivalent, finde ich. Smile. Benenn mich um, wenn du magst. Nein, nein, bleib bloß hier. Solange du nicht Nick Cave bist. Grinst. Ich habe nicht vor, dich umzubringen. Nach allem, was du mir übers Chatten beigebracht hast, könntest du auch der Netzkiller sein. Grins. Du liest den ganzen Mist? Er schlägt einem ja in jedem Kiosk entgegen. Frauen wie du fallen nicht auf ihn herein. Wenn er chattet wie du, vielleicht schon. Smile. Wo möchtest du sein? Da überlasse ich mich ganz deiner Fantasie. Öffnet den schweren Überseekoffer seiner Gedanken, wirft eine Handvoll Sternenstaub ins Nichts, der unglaublich langsam herniederrieselt. Thomas Thuma erzählt in seinem Roman Tödlicher Chat auf zynisch verspielte Weise von einem Killer, der eine Frau ist, von einem Journalisten, der auf der Suche nach dem Killer eine Frau spielt, nämlich Wild Rose, und von einem Kripo-Beamten, der sich in Wild Rose verliebt. Ich bin der Killer. Die Rolle sitzt. Seine Sprache ist sein Köder und seine Waffe. Nicht sonst. Wenn er jagt, mutiert er zu purer Fantasie, blank gescheuerten Gedanken, Wahrheit des Augenblicks. Er schleicht sich in den Kopf seiner Beute. Ein Geflecht von Unwahrscheinlichkeiten, in dem die realen Personen mit ihren irrealen Masken verschmelzen. Ein gnadenlos überkonstruiertes Spiel als Abbild einer Wirklichkeit, in der Identität zum Phantasma geworden ist. Wie das funkelt. Darf ich dich in meinen Strandkorb einladen? Zieht die hölzerne Fußstütze heraus und wirft sich hinein. Zaubert noch einen Ständer mit Prosecco-Kühler aus dem Koffer. Lächelt. Gießt zwei Kelche ein. Y, U, N, D, Y. Smile. Dann war es so, dass ich zum ersten Mal jemanden live getroffen habe. Den kannte ich ungefähr einen Monat vorher. Aber es war auch wie eine Ewigkeit, als würde man sich ein halbes Jahr kennen und möchte sich jetzt endlich mal treffen. Es waren an einem Tag sogar zwei Männer, die ich traf, weil wir uns in der Großstadt trafen und es hat sich gerade so angeboten, dass wir uns treffen. Da traf ich mich erst mit dem einen, das war einfach total schön. War ein sehr netter Mann und es war wirklich so, ich habe mich so gut verstanden wie im Chat. Und dann traf ich an dem gleichen Tag noch den anderen Mann und der hat sich sofort in mich verliebt. Damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet, weil ich mir dachte, na, wenn der mich mal trifft, dann sieht er das Ganze vielleicht anders. Es ging dann so weiter, dass wir uns nicht mehr in dem Chat trafen. Es gibt nämlich da noch eine Steigerung. Man kann sich so ein Programm runterladen im Internet. Da gibt man den Namen vom anderen ein und dann kann man sofort sehen, wenn der andere online ist. Man muss also in keinen Chat mehr gehen, man kann im Internet machen, was man will und sieht immer, ob der andere da ist. Und wenn er dann da ist, kann man den sofort anklicken und mit ihm chatten. Und das habe ich natürlich dann gemacht. Und es kamen immer mehr Leute in diese Liste rein. Wir haben dann am Tag 4 Stunden gechattet und noch zusätzlich telefoniert. Also ich habe mit ihm so viel Zeit verbracht, wie ich vielleicht mit meinem Mann sonst auch am Tag verbracht habe, wenn überhaupt mit meinem Mann so viel. Früher dachte ich immer, Cybersex sei irgendein Quatsch mit vielen Drähten und Schläuchen und Sensoren am Körper. So eine Art zweiter Haut, am besten noch aus Lack. Ganz so, wie sich das Fotografen immer zurechtspinnen, die das Thema Internet bebildern sollen. Und ich dachte mir, Gott, was für ein Blödsinn. Es ist alles viel einfacher, ein bisschen wie Schach. Die Grundregeln sind einfach, aber die Varianten unendlich. Wir leben Welten aus, die nur in unserem Kopf existieren. Lover. Willst du auf die Terrasse gehen? Wild Rose. Schiebt sich durch den Vorhang hinaus. Sieh mal. Unten am Strand sitzen noch ein paar der uralten, schwerreichen Hotelgäste, die hier seit Jahrzehnten ihre Sommerfrische verbringen. Können die Leute uns sehen? Sie sind so weit weg. Wie gefällt dir mein Sommerkleid? Laura Ashley? Hübsch, nicht? Wenn man vorne nur nicht immer die vielen Knöpfe schließen müsste. Umgarnt deine Taille wie ein Lufthauch. Lächelt. Öffnet mit warmen Händen die ersten Knöpfe am Bauch. Du trägst ein bezauberndes... Nichts darunter, ich weiß. Ich kann dich einatmen. und dabei meine Hand tiefer gleiten lassen. Das kitzelt. Es gab Zeiten, da wollte ich irgendwie frei sein. Ich habe mich wie in einem Gefängnis gefühlt und ich wollte am liebsten immer chatten, wann ich wollte und mich treffen, mit wem ich wollte und wann ich wollte. Das Spezifikum der Internetsucht, wenn es denn eines gibt, ist ganz sicherlich das Spiel mit der Identität. Das ist neu, das gab es in dieser Form bisher nicht. Dr. Hans Zimmerl, Wien. Es ist ein gefährliches, zweischneidiges Glück sozusagen, was man sich hier erhandelt. Meinem Eindruck nach geschieht eine sehr fiktive Ich-Stärkung auf einem sehr regressiven Niveau. Man muss sich ja immer vor Augen halten, wie die Kommunikation im Internet funktioniert. Das ist ja etwas ganz anderes, als man bisher kannte. Es ist eine egalitäre, anonyme Kommunikation. Jeder ist mit dem anderen per Du, es gibt keine sozialen Schranken. Die Identitäten, die im Internet gehandelt werden, mit denen man sich präsentiert und mit denen man konfrontiert ist, wurden ja ursprünglich als Avatare bezeichnet. Der Begriff Avatar kommt aus dem indischen Sanskrit und bedeutet eigentlich so viel wie zu Erden herabgestiegene Gottheit oder so, in dieser Art. Gottmensch. Ja, Gottmensch. Und da ist doch eine gewisse Hybris dran, nicht? Denke ich mal. Auch wenn die Leute heute das gar nicht mehr wissen, wenn man sie fragt, was ein Avatar ist, wissen sie das gar nicht mehr. Aber intuitiv sozusagen bedienen sie sich dieser Möglichkeit, ihre virtuelle Identität mit fantasierten Ich-Attributen auszustatten, die einem Wunsch selbst entsprechen. Man kann natürlich gerade im Internet ausleben, was die Gesellschaft ja beinhart verlangt heutzutage. Du sollst flexibel sein, du sollst schön sein, immer jung sein, erfolgreich sein. All das kann man simulieren im Internet, auch den sozialen Aufstieg. Umgekehrt kann man alles kaschieren. Die Folge davon ist, dass man es angefangen von den Nicknames, mit denen man es zu tun hat, die meist irreführend sind. Hinter Männern stecken Frauen und umgekehrt. Gab es ja bisher nur bei Maskenbällen und um Mitternacht war die Demaskierung, der Spaß vorbei. Ist jetzt nicht mehr, läuft jetzt rund um die Uhr. Also davon angefangen bis hin zu privaten Homepages, wo sozusagen die mindestens geschönt sind, wenn nicht alles dran erfunden. Nicht? Wird Ich-Stärkung gesucht und scheinbar gefunden, die aber in Wirklichkeit eine täuschende Falle ist, weil sobald sie den Kasten abdrehen, sind sie wieder der sie vorher waren. Die Online-Bevölkerung in Deutschland wird zurzeit auf rund 26 Millionen geschätzt. Wissenschaftlichen Studien zufolge sind etwa 3% der User internetabhängig oder süchtig. Also etwa 800.000 Menschen, die durchschnittlich 25 bis 35 Stunden in der Woche im Netz verbringen. Kriterien für Internetabhängigkeit sind: erstens, Verlust der Kontrolle über die online verbrachte Zeit. Zweitens, starkes Verlangen bzw. eine Art Zwang, online zu gehen. Drittens, deutlicher sozialer Rückzug. Viertens, entstehende soziale Probleme durch den Internetgebrauch. Fünftens, deutliche Entzugserscheinungen, Nervosität, Unruhe. Sechstens, Fortführung des schädlichen Verhaltens trotz Bewusstseins der negativen Folgen. Apropos Internet, wir hatten doch noch so eine komische... Stimmt gar nicht, wir haben Mastermind Milka, wir hatten doch noch diese Milka-Seite, da konnte man sich so lustig. Kuh und die konnte man waschen mit der Tanzen. Also, Milka-Kuh, KDE war das, glaube ich. Und ja. Dann konnte man halt sich so eine Kuh anschaffen. Und die konnte man so einen Namen geben. Und ja, Alm, da gab es verschiedene also Höfe oder so, Alm und im Hof oder in der Scheune oder so, komisch. Dann, da war halt so ein Klavier, dann konntest du da drauf und hat die Klavier gespielt mit dir, wenn du auf die Tasten gedrückt hast oder die hat getanzt oder Milchshake getrunken oder du hast dir Heu gegeben. Du musstest die halt immer pflegen. Das war eigentlich voll die Verarschung, weil du musstest da eigentlich jeden Tag hin, um dass dein Kuh da nicht irgendwie verhungert oder abkratzt oder so, weil du hast immer so Sternchen bekommen. Wie gut, das gab irgendwie 10 Sternchen. Das war voll die... Wir haben so voll Mail-Terror gemacht. So pfleg mich, sonst hau ich ab. Die haben nämlich wirklich jeden Tag, wenn du dann einen Tag nicht dahin gingst auf die Milka-Seite, kamen dann 1000 Mails so und wir hatten alle 3 Kühe. Wir haben uns immer 3 Kühe gemacht, weil es gab 3 verschiedene Bilder von Kühen, so Gesichter. Wir wollten jede haben. Dann hatten wir 3 Kühe und dann kamen immer so 10 E-Mails so, bitte pfleg mich, ich hab Hunger, sonst laufe ich weg, ich bin so arm. Und dann irgendwann, wenn du die gut gepflegt hast, konntest du auch ein Kälbchen kriegen und das wolltest du halt alles. Ich hab bis heute... Ich habe bis heute noch die ganzen Kühe, no, aber ich melde die halt nicht ab. Ich kriege auch keine E-Mails mehr, ist zu lange her. Nee, ich habe mich abgemeldet, weil mein Bruder ich habe den Code nicht mehr, weil man braucht einen bestimmten Code, um sich abzumelden. Irgendwann war es so weit, dass ich die ganze Geheimnistuerei nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe dann so verschiedene Gespräche mit Chattern gehabt, mit denen ich sehr gut mich verstand und die mir sehr geholfen haben bei meinen ganzen Problemen. Und irgendwann fühlte ich mich sehr gedrängt dazu, meinem Mann die Wahrheit zu sagen, weil ich wusste, es steht irgendwas zwischen uns. Und ich sagte ihm dann, dass ich vom Chat nicht loskomme und dass mir die tiefen Gespräche mit den Chattern so viel bedeuten und dass ich das einfach nicht schaffe. Und ja, er war dann irgendwie auch sehr enttäuscht, was ich ihm erzählt habe. Und er wollte dann, dass ich radikal mit dem Chatten aufhöre. Ich wusste eigentlich, in dem Moment, wo ich ihm die Wahrheit über alles sage, muss ich damit aufhören. Aber ich habe es trotzdem gesagt. Also als ich dann radikal aufgehört habe zu chatten, bekam ich so die nächsten Tage ziemliche Entzugserscheinungen. Mir ging es furchtbar schlecht und ich habe mich in dem Chat angemeldet, nur um außerhalb des Chats kann man auch sehen, wer ist drinnen, nur um das zu sehen, wer ist drinnen. Und dann war das total schwer für mich, da nicht reinzugehen. Dann kann man außerhalb des Chats auf dieser Webseite noch Nachrichten verschicken an seine Freunde. Dann habe ich dann jede Menge Nachrichten bekommen von Freunden, die sagen, du schaffst es, mach weiter so. Und da musste ich dann total weinen, dass die an mich dachten. Und das war total schön für mich, aber auch total traurig, weil ich da vor der Tür stand und nicht rein konnte. Wir reden ja über die Suchtfalle, nicht? Aber ich möchte schon auch einfließen lassen, man darf das Internet an sich keinesfalls dämonisieren, das wäre ein völliger Unsinn. Es bringt mehr Benefit als Schaden. Menschen, die zu süchtigen Verhalten disponiert sind, gibt es sowieso. Gäbe es nicht das Internet, würden sie wahrscheinlich in einem anderen süchtigen Verhalten frönen. Natürlich gibt es äußerst unangenehme Begleiterscheinungen wie die Verbreitung der Kinderpornografie und ähnlicher krimineller Delikte über das Internet. Aber ansonsten muss man auch bedenken, für die Jugendlichen ist das auch irgendwie wie der Rock'n'Roll für mich seinerzeit war, nicht? Also voll lustig. Ja, reingefallen. Das war auch so voll doof, als wir diese zwei Freunde im Chat hatten. Das waren eigentlich unsere Besten. Mit denen haben wir immer jeden Tag geschrieben, was passiert ist und auch eigentlich immer die Wahrheit gesagt, bis auf jetzt das Alter und so. Und dann plötzlich einmal an einem Tag, nachdem wir ein Jahr fast mit denen gechattet haben, also zumindest ich, waren die plötzlich weg. Hatten sich abgemeldet, ohne Tschüss zu sagen und irgendwie. Und dann ist es so ein doofes Gefühl, weil man weiß, man wird die nie wieder treffen. Dass man so von einer Sekunde auf die andere den Kontakt wieder abbrechen kann. Das ist einerseits jetzt total traurig gewesen, aber andererseits auch gut. Wenn man irgendeinen kennenlernt, kann man eingeben, dass man den ignorieren will. Dann sieht man von dem nichts mehr und hört nichts mehr von dem. Also ja, gibt's alles. Cool. Das hatte ich auch schon mal, als ich im Chat irgendwie, hat mich so einer voll gelabert, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie Quatsch geredet hat und dann wollte ich immer rausgehen und der schreibt mir meine ganze Seite voll mit E-Mails und ich so, ich will jetzt nicht mehr, habe ich ignorieren eingegeben, dann war weg. Diana T. schreibt ein Buch über ihre Erfahrungen. Es ist jetzt schon so, dass ich eigentlich schon noch häufig in Chat gehe, aber es ist auch so, dass ich auch sehr schnell wieder rausgehen kann, wenn niemand Interessantes für mich da ist. Also ich würde sagen, ich habe die Sucht überwunden. Ich würde sagen, ich habe es im Griff. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht jederzeit wieder anfangen könnte, wenn ich nicht aufpasse. Alexander S. hat heute Familie. Er spielt nicht mehr. Also ich wäre heute, aus der heutigen Sicht, bin ich auch ein Verfechter dessen, dass einer auf die Fresse fallen muss. Ich sage es wirklich so, man muss volle Kante auf die Fresse fallen. Es muss tierisch wehtun. Es ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, um erstmal aufzuwachen. Und dann muss man sich, wenn man erst einmal diesen Schock und verwunden hat und die Wunden verbunden hat, dann muss man anfangen, neu aufzubauen. Und zu sagen, willst du nochmal so einen Tritt in die Eier kriegen? Oder reicht es dir jetzt? Gabriele Farke hat ihre Sucht überwunden und eine Selbsthilfegruppe für Online-Süchtige gegründet. Wir haben in der Zeit schon viel erreicht, vor allen Dingen auch, was das Rekrutieren von Ärzten und Therapeuten angeht. Also das ist mir am allerwichtigsten, auch dass wir heute Kliniken kennen, die Online-Süchtige behandeln. Das hat es alles nicht gegeben und heute haben wir so auf unseren Seiten im Internet unter www.onlinesucht.de also auch fachliche Hilfen, auf die wir immer wieder noch verweisen, auch heute noch. Auf Gabriele Farkes Internetforum kann jedermann über seine Nöte öffentlich sprechen. Andere Betroffene antworten. Wir haben also in den 2,5 Jahren, wo der Verein existierte, an die 10.000 Hilferufe gehabt. Und das ist eine ganze Menge. Da können Sie sich vorstellen, wie so ein Tagesablauf aussah. Das war also richtige Arbeit, aber Vollpower-Arbeit. Und dann kommt irgendwo der Punkt, wo Sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann einfach nicht nur für andere da sein und weiß nicht, wovon ich leben soll. Denn das ist ja nun auch eine Existenzfrage. Naja, und dadurch, dass all unsere Förderanträge abgelehnt wurden, abgeschmettert wurden, ohne Erbarmen. Und da fällt ihnen einfach nichts mehr zu ein. Mohun ist aber jetzt out. Aber was ich noch sagen wollte, jetzt gibt es so eine süße Seite. Jetzt gibt es so was ganz Niedliches. Mohun nachgemacht sozusagen. Der heißt Kuss-Shooter. Und zwar laufen da überall Frösche vorbei, hopsen so. Und dann musst du die küssen. Anstatt dass du Mohina abschießt, musst du also Frösche küssen. Und dann verpuffen die so in der Luft. Aber es ist total lustig. Sven also ist viel besser. Nicht so, naja, Sven ja, ist so ein poppendes Schaf. Ui, da sind aber viele jetzt. Genuine. Kommt der irgendwann mal auf Tour oder bringt sonst was Neues von ihm? Voll schlau. Wie findet ihr G jetzt? Würde mich mal spontan interessieren. Wie heißt G? G jetzt, das Lied. Das ist kein Mensch. Geh jetzt. Hallo, mein Name ist Geh jetzt. Ja, geh okay. Jetzt. Mein Name ist jetzt. Hallo, geh jetzt. Geh jetzt. Im Netz gefangen. Internetsucht. Eine neue Krankheit. Feature von Kurt Kreiler. Es sprachen Bettina Kurt, Michael Rotschopf, Nadja Schulz-Berlinghoff, Anjan Zollner. Ton Alexander Brennecke. Regieassistenz Gabriele Figge. Regie Stefan Dutt. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk 2003. Das war die letzte Sendung aus unserer Reihe Süchte. Hören Sie nächste Woche am 25. August in der Werkstatt um 0.05 Uhr Faceless Voices von Andres Weiser und Michael Rodach. Ein kurzer Ausschnitt. Das Geräusch des Monats August von Martin Daske, Albatros in der Höhle des Möwen. Oh.